Wir sind jetzt in einem der Ausstellungsräume im Erdgeschoss, die für die Besucher zugänglich sind. Hier kann man dann die berühmtesten Gewehre der Welt, so wie wir das sagen, die Silberbüchse Winnetous, der Bärentöter und der Henry-Stutzen. Und wir amüsieren uns und freuen uns auch drüber. Wenn hier Großväter mit ihren Enkeln kommen und den Großvater, da leuchten die Augen, wenn er seinen Enkel hier vor diesen Waffen erzählt, was das mit diesen Waffen so auf sich hat. Es ist Romantik, die Naivität ist da, es ist für mich wie ein Märchen. Aber es ist schön, das brauchten wir nach dem Krieg, es war wichtig. Und ich finde ganz logisch, dass das deutsche Volk Karl May liebt. My first contact with German literature was when I was very, very young, when I was a kid, through Karl May. Karl May was an author widely read. Karl May, not Karl Marx. That was later. Karl May. Am Mondsee hatte Werner Kraus sein kleines Haus, das Spätzli. Und Werner Kraus und ich hatten nun eine ganz besondere Freundschaftsbeziehung. Wir waren nämlich beide, ich will es offen gestehen, immer noch Karl May-Leser. Und wir spielten miteinander Karl May. Wenn Werner Kraus unerwartet zu Besuch kam, pflegte die Köchin dann heraufzukommen und zu sagen, Herr Zugmeier, drunten heilt der Herr Kraus. Da stand er nämlich und machte... Wenn wir das Ganze auf ein Schlagwort bringen wollen, würde ich sagen, Karl May ist tot. Das heißt, seine frühen Schnulzen und die Reiseromane sind praktisch tot und werden von Jahr zu Jahr mehr veralten. Aber andererseits wird es Zeit, dass man eben seine beiden bedeutenden Stücke in das Kontinuum unserer großen Literatur übernimmt. Also Karl May ist tot. Es lebe Karl May. Dr. Cara Ben Shatterhand, die Karl-May-Story. Feature von Michael Augustin und Walter Weber. Ich bin im niedrigsten, tiefsten Adelstein geboren. Ein Lieblingskind der Not, der Sorge, des Kummers. Mein Vater war ein armer Weber. Geboren wurde ich am 25. Februar 1842 in dem damals sehr ärmlichen und kleinen erzgebirgischen Weberstädtchen Ernsttal, welches jetzt mit dem etwas größeren Hohenstein verbunden ist. Wir waren 9 Personen. Mein Vater, meine Mutter, die beiden Großmütter, 4 Schwestern und ich, der einzige Knabe. Es mangelte uns an fast allem, was zu des Leibes Nahrung und Notdurft gehört. Wir befinden uns hier im Karl May Geburtshaus, faktisch die Stätte, wo alles begann, was im Zusammenhang mit dem wohl meistgelesenen Schriftsteller Deutschlands hängt. André Neubert, Leiter des Karl-May-Hauses in Hohenstein-Ernsttal. Das ist eigentlich die Etage, die mir am meisten am Herzen liegt, weil eben hier die Alltagsgeschichte von May, das Leben, zur damaligen Zeit noch rüberkommen soll. 1842 May geboren. Sie können sich vorstellen, damals war Arbeits- und Wohnraum kombiniert. Sie können sich vorstellen, die Mutter hat geköchelt, die Kinder haben gequäkt und der Vater musste straff arbeiten. Also die Weber wurden schon ausgebeutet bis zum Gehtnichtmehr. Und wenn ihnen Gerhard Hauptmanns die Weber rüberkommen, so ähnlich war das hier. Er kam von ganz unten. Am Anfang seines Lebens standen ja überwiegend extrem schlimme, defizitäre Erfahrungen, Niederlagen. Er ist in seinem bürgerlichen Berufsleben gescheitert. Der Karl-May-Biograf Helmut Schmid. Und diesen ganzen Frust, das hat er sich bis zu einem gewissen Grad einfach von der Seele geschrieben, indem er sich große Helden ausgedacht hat, die große Taten vollbringen, die dadurch sozusagen eine bessere Welt schaffen. Er hat das Ganze indirekt ausstaffiert mit autobiografischer Substanz, mit persönlichen Erfahrungen. Er hat das geerdet und zurückgebunden an seine Person. Und dadurch hat das eine Durchschlagskraft gewonnen, die ihren Reiz eben über einen langen Zeitraum erhalten hat. Um dem sächsischen Weber-Elend zu entkommen, macht der junge Karl May eine Ausbildung zum Volksschullehrer. Aber bereits wenige Monate nach Dienstantritt wird er 1861 wieder entlassen, wegen einer angeblich entwendeten Uhr. Er erhält dafür eine 6-wöchige Haftstrafe. Danach gerät seine bürgerliche Existenz vollends aus den Fugen. Unbekannter, 28 bis 32 Jahre alt, ca. 72 Zoll lang, schmächtig, blasser Gesichtsfarbe, dunkelbraunen Haares, ohne Bart, bekleidet mit Rock, Weste und Hosen von braunem, gelblich schimmerndem Stoffe, die Hosen mit schwarzem Galon versehen, ferner braunem spitzen Filzhut, Segelring und knotigen Stock tragend, ist am zweiten Osterfeiertag bei einem Krämer in Wiederau erschienen, hat sich für den Polizeileutnant von Wolframsdorf aus Leipzig ausgegeben, behauptet, dass er Recherchen wegen falschen Papiergeldes anzustellen habe, auch aus der Kasse des Krämers einen 10-Taler-Schein als angeblich unecht und eine vergoldete Zylinderuhr als angeblich gestohlen in Beschlag genommen und ist damit verschwunden. Wird zum Zwecke der Ermittlung des Betrügers bekannt gemacht. Der Staatsanwalt Taube. Nach weiteren Diebstählen und kleineren Betrügereien wird er 1865 zu 4 Jahren Haft im Arbeitshaus Schloss Osterstein in Zwickau verurteilt. Er hat ja eine beängstigende kriminelle Biografie. Ralf Giordano, weitgereister Fernsehjournalist und Schriftsteller. Das hängt auch mit seiner sozialen Herkunft zusammen. Was verdammt nochmal waren das für Zustände? Nach seiner Haftentlassung im Jahr 1868 wird Karl May bald wieder rückfällig und setzt seine Karriere als Kleinkrimineller durch neuerliche Gaunereien fort. Er wird abermals gefasst und am 13. April 1870 vom Königlichen Bezirksgericht Mittweida zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er in Waldheim absitzt. Das ist eigentlich gar nicht verwunderlich. Er hat ja bald eingesessen im Zuchthaus. Er hatte eine kriminelle Ader, ganz einfach. Und er hat sich diesem Milieu aber auf grandiose Weise, wie ich finde, entrungen. Das ist schon eine großartige Leistung, die er da vollbracht hat. Er wird eingesehen haben, dass es einfach so nicht weiterging und zwecks Überlebens in der Einzelhaft. Dürfte er sich längere Gedankenspiele zurechtgemacht haben, ganz typisch verlegt in die Weiten von Wild West oder Wild Ost? Arno Schmidt, 1979 verstorbener schriftgelehrter Literat und querköpfiger Karl-May-Interpret. Und er hat späterhin die zu Papier gebracht. Er fand nämlich einen sehr merkwürdigen Verleger, einen gewissen Münchmeier in Dresden, der Kolportagehefte herausgab. Und nun in Karl May bewundernd einen wahren Phönix an Verkitschtheit erkannte, genau denjenigen, der den Ton der untersten Leseschichten traf. Dann steigt er auf, indem man irgendwann anfängt, das ist natürlich der entscheidende Erkenntnisschritt bei ihm, ich kann das nur, diese Fantasien leben, indem ich sie in Bücher packe und nicht, indem ich versuche, sie direkt auf der sächsischen Welt auszuleben. Das geht nicht. Harald Eggebrecht, Autor, Journalist und Karl-May-Kenner aus Passion. Ich kann nicht als Kriminalkommissar tatsächlich auftreten, was er ja gemacht hat. Ich kann nicht als Augenarzt auftreten, in Wirklichkeit, weil ich keiner bin. Aber in meinen Büchern kann ich das. Und diesen Schritt zu machen und dann in einer schier unglaublichen Konsequenz durchzuziehen, über ganz verschiedene Stufen, das zeigt natürlich, dass die Begabung riesig war. Ich gründete 2 anständige Unterhaltungsblätter, welche Deutsches Familienblatt und Feierstunden betitelt waren. Und ein Fach- und Unterhaltungsblatt für Berg-, Hütten- und Eisenarbeiter, dem ich die Überschrift Schacht und Hütte gab. Diese 3 Blätter waren darauf berechnet, besonders die seelischen Bedürfnisse der Leser zu befriedigen und Sonnenschein in ihre Häuser und Herzen zu bringen. Der Haftentlassene findet diesmal den definitiven Ausweg aus seiner Lebensmisere. 1875 wird er Autor und Redakteur im Verlag des Heinrich Gotthold Münchmeier in Dresden, der erfolgreich literarische Massenware und das Volk bringt. Karl May betreut mehrere populäre Zeitschriften und schreibt außerdem in atemberaubendem Tempo zwischen 1882 und 88 monumentale Fortsetzungsromane von jeweils mehreren tausend Seiten für Münchmeiers Kolportagefabrik. Das Waldröschen oder die Rächerjagd rund um die Erde. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Die Liebe des Ulanen. Originalroman aus der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges. Der verlorene Sohn oder der Fürst des Elends. Roman aus der Kriminalgeschichte. Deutsche Herzen, deutsche Helden. Vom Verfasser des Waldröschen und der Fürst des Elends. Der Weg zum Glück. Roman aus dem Leben Ludwig II. Er beginnt sofort mit einem geradezu manischen Wut zu schreiben. Man könnte sagen, das ist so wie eine Schleuse, die geöffnet wird. Und jetzt strömt es in die verschiedensten Sparten. Er macht ja geografische Predigten, er bearbeitet ein Buch der Liebe, was eigentlich ein Vademekum der Eheberatung für damalige Verhältnisse war, mit dementsprechenden Abbildungen, sodass es also auch als obszönes Werk gesehen wurde. May überarbeitet das. Er wird wirklich ein Schriftsteller auf allen Ebenen. Er schreibt Romane, er schreibt kleine lexikalische Artikel. Also er lernt das Handwerk an jeder Ecke und er kann es sofort ziemlich schnell. Ich bleibe mal in seiner Metaphorik. Er löst sich aus dem niedrigen, tristen Ardistan und kommt Dschinnistan, dem Reich der Edelmenschen, dem Reich Gottes, ein Stückchen näher. Was er beim Münchmeier gemacht hat, das waren Hintertreppenromane. Deshalb hat er sie ja auch anonym geschrieben. Nach harten Jahren der Schreibfrohn im Dienste Münchmeiers geht Karl May zunehmend auf Erfolgskurs. Ab 1892 publiziert der Verleger Friedrich Fesenfeld die gesammelten Reiseromane, die später in gesammelte Reiseerzählungen umbenannt werden. Bis 1910 erscheinen hier die Bücher, die Karl May berühmt und unsterblich gemacht haben. Der Schatz im Silbersee, Winnetou, Old Shorehand, durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan, von Bagdad nach Stambul, in den Schluchten des Balkan, durch das Land der Skipitaren, der Schut, Satan und Ischariot, im Land des Mahdi, in den Kordilleren, am Rio de la Plata. Mit Fesenfeld und vorher schon mit den Veröffentlichungen für angesehene Zeitschriften, wie etwa den Deutschen Hausschatz, erreicht er ein gut bürgerliches Publikum. Damit kann er sich in der Öffentlichkeit sehen lassen. Damit erwirbt er Reputation und Renommee. Also damit wird er ein Stück mehr zu einem wirklich angesehenen, öffentlich akzeptierten Schriftsteller. Fesenfeld ist der, der dann plötzlich sagt, passen Sie auf, Ihre ganzen Sachen sind so verstreut, können wir daraus nicht eine gesammelte Reisegeschichte machen. Das ist eine weitere Stufe. Stufenförmig steigt er auf. Fesenfeld wird ja auf ihn aufmerksam, ist ein junger Verleger, will einen neuen Autor vorführen und holt ihn sich dann oder fragt, wollen Sie nicht? Und dann sagt, naja, das ist ja toll. Wieder eine Stufe höher, gesammelte Werke. Das ist ja, damit ist er schon richtig ein großer Autor. Und zu dem Zeitpunkt ist er ja schon richtig berühmt. Dr. Karl May ist seines Zeichens Schriftsteller und Redakteur in Dresden. Im Familienkreise. Beilage zum Rheinischen Merkur, Februar 1889. Er studierte Philologie und erwarb sich den philosophischen Doktortitel. Er ist ein großer Kenner der orientalischen Sprachen und lieferte Übersetzungen aus dem Arabischen, Türkischen, Persischen und so weiter. Diese Sprachkenntnisse, welche er sich auf großen Reisen erworben hatte, verbunden mit einer lebhaften Fantasie, ermöglichten es ihm, die beliebten Reiseerlebnisse und Abenteuer aller Herren Länder, besonders aber in Afrika und Amerika, zu schreiben. Entstanden sind diese Figuren, wenn auch nicht von Anfang an gleich unter diesem Namen, Old Shatterhand von sehr früh, also schon in seinen frühesten Erzählungen arbeitet er mit der Ich-Form. Später kriegen diese Figuren dann den Namen, eben Old Shatterhand und Kara Benemsi. Und diese Texte kommen daher mit dem Anspruch, sie basieren auf realen, wirklichen Erfahrungen ihres Verfassers. Der ist wirklich in diesen fernen Ländern gewesen, der kennt sich da persönlich aus und insofern hat das alles eine sehr authentische Grundlage. Ja, ich habe das alles und noch viel mehr erlebt. Ich trage noch heute die Narben und Wunden, die ich erhalten habe. Ich habe jene Länder wirklich besucht und spreche die Sprachen der betreffenden Völker. Ich bin wirklich Old Shatterhand, respektive Kara Benemsi, und habe erlebt, was ich erzähle. Ich spreche und schreibe Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Rumänisch, Arabisch 6 Dialekte, Persisch, Kurdisch 2 Dialekte, Chinesisch 2 Dialekte, Malaiisch, Namaka, einige Sunda-Idiome, Suaheli, Hindustanisch, Türkisch und die Indianersprachen der Sioux, Apachen, Comanchen, Snakes, Utahs, Kiowas und nebst dem Quechumani 3 südamerikanische Dialekte. Lappländisch will ich nicht mitzählen. Da gibt es ein Buch von einem gewissen Herrn Gatschert, 1876 erschienen in Weimar und heißt 12 Sprachen der Indianer des Südwestens. René Wagner, Leiter des Karl-May-Museums in der Villa Shatterhand in Radebeul. Und dort konnte er eben solche Begriffe, die er in seinem Roman wählte, wie Hatatitla oder Ilchi, also die Pferde, herausnehmen. Und sie sind natürlich auch korrekt, denn es waren Wissenschaftler, die das erarbeitet hatten und zusammengestellt hatten. Und das hat ihm natürlich den Ruf eingebracht, dass er wirklich sprachbegabt war. Wir wissen gesichert, dass er zwei Sprachen sprach, perfekt, Deutsch und Sächsisch. Jeder, aus dem noch nichts geworden ist, bedarf ja irgendwie einer Wunscherfüllung. Und die war deswegen so echt, weil sie für Karl May selbst eine typisch falsche Überkompensation war. Er selbst war ja ein ganz kleines, mickriges Männchen, 1,66 groß, mit Kneifer und ängstlich veranlagt. Auch die vielen Sprachen, zum Beispiel, die er zu beherrschen vorgab, sind natürlich mit sehr großer Zurückhaltung zu betrachten. Am besten scheint er immer noch Französisch gekonnt zu haben. Sein Englisch war derartig herzschneidend erbärmlich, dass man meistens den Eindruck hatte, hätte ich mal ein kleines englisches Wörterbuch zu benutzen verstanden. Er inszeniert sich wie ein moderner Star. Er verteilt Bildpostkarten, er verbreitet Autogrammkarten. Er tritt öffentlich auf und hält Hof. Also heute würde man vielleicht von Autogrammstunden sprechen. Er macht Lesungen. Das sind also alles Dinge, die man von der Bestsellerproduktion späterer Jahre her kennt. Irgendjemand hat auch mal geschrieben, er war der erste Popstar der deutschen Literatur. Es gibt einen berühmten Bericht über einen Auftritt in München. Da sind so viele Leute auf der Straße gewesen, um Karl May zu huldigen, dass die Feuerwehr eingreifen und sie auseinandertreiben musste. Also als sei da eine heutige Boygroup plötzlich aufgetreten. Er reist ja dann durch die deutschen Lande. Auch vor Fürsten und Königen erzählt er von seinen Abenteuern. In München sitzt das Haus Wittelsbach da und hört ihm gebannt zu. Und er erzählt munter, dass er 40 Sprachen beherrscht. Und er tritt selber im Kostüm auf, als Karabin, nehmen Sie, als Old Shatterhand. Und zwar auf Fotos. Und das sind, man könnte sagen, Starfotos heute. Die signiert er und dann hat jemand die zu Hause. Damit ist das so stark, die Identifikation der Leute, die ihm das alles geglaubt haben. Seine Leser glaubten unmittelbar, die Wahrheit zu hören von solchen abenteuerlichen Wahnsinnsgeschichten. Der Bärentöter ist ein doppelter Vorderlader mit zwei lötigen Kugeln. Treffsicherheit 1800 Meter. Gewicht 20 alte Pfund. Es gehört also ein sehr kräftiger Mann dazu. Verfertigt von der berühmten Firma M. Fleur, San Francisco. Es ist das einzige Gewehr nach dieser Art. 1896 hat der Büchsenmacher Max Fuchs in Radebeul die Silberbüchse und den Bärentöter anfertigen lassen. Der Henry-Stutzen, den hat er erst 1902 erworben. Das ist auch das einzige Gewehr, mit dem man schießen könnte heute noch. Der Henry-Stutzen ist gezogen. Der Lauf wird nicht warm, was eben sein größter Vorzug ist. Treffsicherheit 1500 Meter. Die Patronen sind in einer exzentrisch sich drehenden Kugel enthalten. Sein langes, dichtes, schwarzes Haar war in einen hohen, helmartigen Schopf geordnet und mit einer Klapperschlangenhaut durchflochten. Keine Adlerfeder schmückte diese indianische Frisur. Dieser Mann bedurfte keines solchen Zeichens, um als Häuptling erkannt und geehrt zu werden. In der Hand hielt er ein doppelläufiges Gewehr, dessen Holzteile dicht mit silbernen Nägeln beschlagen waren. Das war die berühmte Silberbüchse, deren Kugel niemals ihr Ziel verfehlte. Das war Winnetou, der Apachenhäuptling, der herrlichste der Indianer. Der Name Winnetou stammt aus dem Osten. Lange Zeit hat man gedacht, das sei so eine Erfindung von Karl May. Die Übersetzung ist auch eine Erfindung. Brennendes Wasser heißt Winnetou. Aber der Name Winnetou oder Wunnetou, den gibt es in einer Bibelübersetzung für die Massachusetts-Indianer. Die sind nun tatsächlich ausgestorben, ausgerottet, muss man ja besser sagen. Und diese Bibelübersetzung ist aber noch da aus der Barockzeit. Und da heißt Wunnetou guter Mann. Brave Man. Es ist übrigens auch so, dass er an dieser Winnetou-Figur lange herumgebastelt hat. Also in den ersten Winnetou-Erzählungen noch 1875, 76 veröffentlicht, da ist dieser Winnetou auch nicht der edle junge Häuptling, den wir im Schatz im Silbersee treffen oder in Winnetou 1. Da ist das ein alter und auch ziemlich blutrünstig gesonnener Indianer, der also auch Feinde gern skalpiert. Also er hat diese Figur auch im Laufe der Zeit entwickelt und sie ist eigentlich erst ja im Laufe der 80er und in den 90er Jahren zu dem edlen Indianer geworden, als den wir ihn heute kennen. Dann habe ich diesen Film gemacht, erster Film, Schatz im Silbersee. Und während der Premiere von dem Film habe ich bemerkt, wie groß der Einfluss von Karl May war über das deutsche Volk. Und damals hat ein Professor geschrieben und gesagt, Pierre Brice hat nicht nur ein Gesicht zu Winnetou gegeben, er hat auch eine Seele zu Winnetou gegeben. Der französische Schauspieler Pierre Brice wurde durch seine Rolle als Winnetou in den Karl-May-Verfilmungen der 60er Jahre zu einer Leinwand-Ikone, die Heerscharen von Karl-May-lesenden Teenagern in ihren Bann zog. Ich bin ungefähr mit 10 Jahren Mitglied der katholischen Farbbibliothek in unserem Dorf geworden. Und las mich da durch die Bestände. Und da ich ein sogenanntes wildes Mädchen war, habe ich mich nicht nur mit der Mädchenabteilung und Ecke zufrieden gegeben, sondern habe auch immer in der jungen Ecke gestöbert. Die Journalistin und Autorin Dorothee Schmitz-Köster hatte in jungen Jahren ihr ganz persönliches Leseerlebnis mit Karl May, in das Pierre Brice maßgeblich hineingespielt hat. Und dann fielen mir da irgendwann auch mal die Karl-May-Bände an die Hand. Das war ja auch beeindruckend, weil das eine ganze Reihe von Bänden waren, alle mit dem gleichen Outfit. Das muss aber dieselbe Zeit gewesen sein, als auch schon der erste Winnetou-Film im Kino lief mit Pierre Brice. Und dann war ich natürlich hin und weg und in Winnetou verliebt. Das war gerade, glaube ich, auch dieses Doppelte, ja, dieses weiblich-männliche. Das hat mich sehr fasziniert, schon als kleines Mädchen. Die Personalbeschreibung, Winnetou hat eine ganz eigentliche Starrheit und Rigidität. Ja, ja. Also das ist einmal die wundervolle matte Bronzehaut. Dann das bis auf die Hüften herabwallende Schwarzhaar und nun wörtlich, um das ihn jede Dame beneidet hätte. Die liebevollen Frauenaugen sind da. Und speziell der Band Weihnacht, zum Beispiel die halbvollen, ich möchte sagen, küsslichen Lippen, wie May sich ausdrückt, die dann Old Shatterhand dann auch verdächtig oft und gerne küsst. Als ich mich dann später mit Literatur beschäftigt habe, Literatur studiert habe, wurde mir auch klar, dieses Bild des edlen Wilden, den er ja verkörpert. Also dieser Mann, der absolut Gute ist, der auch viel besser ist als seine indianischen Kumpels, der friedlich ist, also auch diesen ganzen Auseinandersetzungen zwischen Weiß und Rot aus dem Weg geht oder da Frieden versucht zu schlichten. Das ist sicher auch ein ganz starkes Motiv für mich gewesen, der auch dieses Androgyne hat. Mit den langen Haaren und der war ja auch sehr schön und sportlich. Also das sind so die faszinierenden Dinge an der Figur von Winnetou. Und dass er dahinter gestorben ist, das fand ich unmöglich von Karl May. Also das fand ich echt doof. Hat der Wanderer den Mississippi überschritten, so betritt sein Fuß den Schauplatz jenes Verzweiflungskampfes, in welchem der Indianer seine letzten Pfeile gegen die Vertreter einer blutgierigen und rücksichtslosen Zivilisation entsendet. Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts war die Rothaut Herr der weiten Ebenen. Da aber kam das Bleichgesicht. Der weiße Mann trieb den roten Bruder aus den ihm gehörigen Jagdgründen und verbreitete durch Krankheit, Feuerwasser und Schießgewehr Tod und Verderben in den Reihen der kräftigen und vertrauensvollen Söhne der Wildnis. Nehmen Sie einfach überhaupt das Interesse der Deutschen an den Indianern, das ja eigentlich besonders groß ist, sicherlich größer als in anderen Ländern aller Nationen und auch größer als für andere Völkergruppen dieser Erde. Bernhard Schmidt, Leiter des Karl-May-Verlages in Bamberg. Warum ist das so? Natürlich gab es auch andere, aber sie konnten alle nicht den gleichen Einfluss haben wie Karl May, weil sie eben auch nicht diese Auflagen hatten und nicht diesen Erfolg. Und so gesehen hat sicherlich Karl May einen Riesenteil dazu beigetragen, dass wir uns auch heute noch für Indianer interessieren. Und Indianer bei uns auch so positiv besetzt sind. Ich war immer sehr interessiert am Schicksal der nordamerikanischen Indianer. Dieser schreckliche Opfergang von der Ostküste bis zur Westküste in 300 Jahren. Bis zur letzten Schlacht am Wounded Knee mit Sitting Bull 1890. Ich war immer historisch und politisch interessiert an diesem Schicksal. Bei der Lektüre von Karl May, ich habe Bücher von ihm gelesen, hatte ich sofort den Eindruck, dass das historisch unauthentisch ist. Dass das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Das habe ich früh erkannt. Trotzdem war ich gefesselt, weil da wird ja eine ungeheuer produktive Kraft wird ja sichtbar. Das Indianerbild von Karl May ist weitgehend ein literarisch konstruiertes, was natürlich nicht heißt, dass sämtliche Details falsch sind. Aber da hat er sich nach seinen literarischen Bedürfnissen etwas zusammengebastelt, in das er teilweise sicherlich auch realistische Einsprengsel hineingefügt hat. Außerdem eine Merkwürdigkeit, die noch niemand so recht hat erklären können. Bei ihm sind ja, ich sag's mal vereinfacht, die Apachen die guten und die Comanchen die bösen Indianer. Wenn man in historischen Darstellungen nachliest, dann ist es sozusagen eher umgekehrt. Also die Apachen, das muss eine ziemlich wilde Gesellschaft gewesen sein, während die Comanchen da sehr viel besonnener und zurückhaltender und friedlicher erscheinen. Warum Mai das nun umgedreht hat, ist eine letztlich noch offene Frage. Wenn wir von Karl May reden, fällt ein als erstes Winnetou und Old Shatterhand ein. Vielleicht dann noch Hatschehalef Oma. Und wenn man aber seine Räumlichkeiten, wo er geschrieben hat, sich anschaut, dann dominiert der Orient. Das hat viele Ursachen. Orient war damals auch Mode. Man hat sich geschmückt mit orientalischen Gegenständen, hat auch ein bisschen zeitgeschichtlichen Hintergrund. Das Deutsche Kaiserreich war mit dem Osmanischen Reich eng verbandelt. Es war schick damals, sich mit Orientalika zu umgeben. Und es gab natürlich auch genügend Händler, die solche Dinge hier in Deutschland angeboten haben. Das Erstaunliche ist, dass seine Menschenkenntnis, die ja tatsächlich doch da war und wie er das mixt mit der Fantasie, dass die so ist, dass man diese Typen nicht vergisst, dass man den alten Mübarek tatsächlich dann auch sieht, wenn man Bilder aus dem Kosovo sieht oder aus Albanien, dass man denken könnte, das ist so. Und manche der Verhaltensweisen erscheinen einem vollkommen auch heute in der modernen Politik so, als ob Karl May das immer noch beschreiben würde. Mein Orientbild ist auch durch Karl May beeinflusst und was ich für sehr wichtig halte, er hat eigentlich zumindest mir ja nichts Negatives über den Orient beigebracht und das ist ja schon mal das Wichtigste. Er hat uns eigentlich eben eine Region nahegebracht, die sonst eher immer stiefmütterlich und jetzt eher mit Negativschlagzeilen immer zu uns kommt als mit positiven. Der Rafik Shami, deutschschreibender syrischer Schriftsteller, der sagte bei Allah, dieser Karl Ben May hat den Orient im Hirn und Herzen mehr verstanden als ein Heer heutiger Journalisten, Orientalisten und ähnlicher Idiotisten. Er ist natürlich ein Deutscher. Auch die ganze koloniale Konstellation der Zeit, glaube ich, spielt da eine Rolle. Hanjo Kesting, Autor und Radiojournalist. Die Engländer sind überwiegend Krämerseelen in seinem Werk. Die Indianer sind sozusagen die edlen Wilden, fast im Stile von Rousseau, obwohl es auch böse Indianer gibt. Und die Deutschen sind die wahren Humanisten, die sich nicht von diesem kolonialen Ehrgeiz bestimmen lassen, obwohl natürlich die Welt insgesamt germanisiert werden sollte. Und dass er sich selbst als die Verkörperung dieses deutschen Wesens sieht, das ist, glaube ich, auch unverkennbar. Ich habe mich durchaus verletzt gefühlt durch Rassismen, die sichtbar werden. Karl May war das Kind seiner Zeit, ein Kind des Wilhelminismus. Was war das für eine Zeit? Es war eine Zeit, in der Nationalismus und auch Kolonialismus, also Rassismus, ganz groß geschrieben wurde. Ich war immer diesem Mann, diesem Schriftsteller gegenüber sehr kritisch. Wobei ich bemerke, dass die ungeheure Produktivität, die hier sichtbar wird, dass das etwas war, was mich schon beeindruckt hat. Dann wird natürlich oft kritisiert, ja, hat immer den Deutschen und ist dann so nationalistisch, dass er dann natürlich viele Deutsche dann auch in Amerika trifft. Das war ja nun tatsächlich so. Die meisten Auswanderer dieser Zeit und die vielleicht den Wilden Westen durchstreift haben, waren ja tatsächlich Deutsche. Also es ist ja alles nicht so falsch. Und man kann Karl May auch immer so interpretieren, wie man möchte. Sie können übrigens auch jede These aufstellen und ich würde Ihnen eine Stelle finden können bei Karl May, die diese These belegt. Das ist auch wiederum möglich. Aber nehmen wir das Wichtigste, am Ende ist es doch eine Literatur, die unterhaltsam Völkerverständigung, Frieden und sowas ganz vorne anstellt. Und das ist eigentlich ja sowieso eins der wichtigsten und besten Aspekte bei Karl May. Im Alter von 53 Jahren hat es der Erfolgsautor Karl May geschafft. Der vorbestrafte Kleinkriminelle von einst ist in der Welt wohlsituierter Bürgerlichkeit angekommen. Er bezieht eine Villa in Radebeul bei Dresden. 95 hat er sie gekauft und hat dann hier noch sein Spätwerk verfasst in der Villa, die er unmittelbar nach seinem Kauf dann auch Villa Shatterhand nannte. Ja, schon um zu signalisieren mit goldenen Lettern. Hier wohnt nicht irgendein Karl May, sondern eben jener Old Shatterhand, der in den Büchern mit Winnetou und mit anderen Westmännern für Recht und Ordnung sorgte, für das Gute eintrat. Bereits im Jahr 1880 hat Karl May die damals 19-jährige Emma Pollmer geheiratet. Eine Ehe, die unter keinem guten Stern steht und 1903 geschieden wird. Rückblickend hat May die Zeit mit seiner ersten Frau zur regelrechten Ehehölle erklärt. 1907 verfasst er sogar ein 120 Seiten langes Pamphlet unter dem Titel »Frau Emma Pollmer – Eine psychologische Studie«. Ein schier endloses Sündenregister wird aufgelistet. Von einer schlau berechnenden, außerordentlich raffinierten Kurtisane ist die Rede. Sie sei eine gedankenlose Schwätzerin mit lesbischen Neigungen, habe Affären mit anderen Männern gehabt und sei eine notorische Diebin. Noch im Jahr der Ehescheidung ehelicht Karl May Clara Plön, die Witwe seines Freundes Richard Plön. Das kreative Zentrum seines Schriftstellerlebens in der Villa Shatterhand sind die Arbeitsräume. Orte, in denen seine Fantasie auf ganz besondere Weise produktiv werden kann. So jedenfalls sah es der 2007 verstorbene Hans Wollschläger, Schriftsteller und bahnbrechender Karl-May-Forscher. Seinen Nordpol nannte Karl May im Alter die beiden Arbeitsräume im Obergeschoss der Villa Shatterhand. Und der Begriff war durchaus symbolisch im Sinne seines Spätwerks zu verstehen, als die Gruft seines Vorlebens, das Grab seines Jugendmutes, den Zufluchtsort, wenn er vor bloßen Schemen voller Angst die Flucht ergriff. Ja, im Arbeitszimmer, dort sieht man seinen Schreibtisch, der künstlich erhöht worden ist. Er war ein Sitzriese, er brauchte das, um gerade zu sitzen, war ihm diese Höhe angenehm und er hat praktisch an den Füßen des Tisches sie erhöhen lassen. Ringsherum sind die orientalischen Gegenstände, die natürlich unterstreichen sollten, dass er dort gewesen sei und dass er lange gereist ist. Es war noch üppiger ausgestattet mit Gegenständen, mit Waffen und dergleichen mehr zu seinen Lebzeiten. So steht auch die Bibliothek auf einmal zugleich an einem anderen Ort, wie in einem anderen Licht. Und ihr realer Anblick mag ganz zuletzt auch daran erinnern, dass ihr Besitzer, bergend umschlossen von Büchern, darin unbewusst die älteste Geborgenheit überhaupt reproduziert und immer wieder aufgesucht hat. Denn ohne sie, ohne diese Abschriften, die ich mir mit so großer Mühe gemacht hatte und die ich so unendlich notwendig brauchte, ohne diese Notizen war ich vielleicht ganz außerstande, mich in diesem fremden Lande und seinen Verhältnissen selbstständig zu bewegen. In diesem fremden Lande, das ist verdolmetscht, die Welt überhaupt. Ja, in der ersten Etage der Villa Shatterhand befindet sich wie in meisten Zeiten die Bibliothek, etwa 3000 Bände. Er hat mit diesen Büchern in der Regel auch gearbeitet. Die Mehrzahl hat er richtig verwendet und man kann es auch an Bearbeitungsspuren sehen, indem er Anstreichungen gemacht hat, kurze Randnotizen gefertigt hat. Und es waren die aktuellsten Baedeker drin, also ja, Reisebeschreibungen, also wie sie heute ja auch noch üblich sind. Natürlich auch Gerstecker und andere Romanciers, die sich mit Abenteuerliteratur befasst haben. Und die aktuellsten Karten, das darf man nicht vergessen. Man kann sich hier umschauen in der Bibliothek. Dort überall, wo solche kleinen Zettel dran sind mit Zahlen, das sind noch die Sortierweise von Karl May selbst. Er hat auch einen Katalog seiner Bibliothek gefasst und sie ist heute natürlich für uns, für die wissenschaftliche Arbeit, unersetzbar. Und eigentlich das Herzstück, ich sage immer, das ist eigentlich die Stelle, wo man auch erläutern kann, wie er gearbeitet hat und wie er seine Fantasie auch Flügel verliehen hat. Und es ist auch die Stelle, wo man zeigen kann, wieso er so genau beschreiben konnte. Landschaft, Menschen, Sitten und Gebräuche. Das hat er natürlich aus der Literatur genommen. Er hat es auch manchmal ziemlich schnell abgeschrieben, aber vieles auch gepaart mit seiner Fantasie ausgeschmückt. Wenn man die Karten sich anschaut, man hier 1874, da konnte er genau schreiben, wo eben Winnetou begraben ist, am Mezzurfluss oder das kann man hier alles aus dieser Karte entnehmen. Und hier sind auf dieser Karte, das muss man eben auch wissen, wenn man das heutige USA nimmt, existierte die Hälfte der heutigen Städte gar nicht. Und hier ist eben noch das Indianerterritorium. Oklahoma gab es gar nicht. Arizona war noch Gebiet, ist erst 1912 Bundesstaat geworden. Und aus solchen Kleinigkeiten, wie ein Mosaik, hat er dann seine Bücher mit zusammengestellt. Und das führte dann auch zu dieser Verwunderung. Wer muss ja dort gewesen sein? Im Alter hat Karl May tatsächlich einige seiner Fantasielandschaften besucht. 1899 reist er in den Orient. Die Route führt über Palästina, Ägypten und Südarabien bis nach Indonesien. Und 1908 folgt eine Reise in die USA, wo es zu der einzigen Begegnung mit echten Indianern kommt. Auf der ersten Reise, die bis nach Sumatra führt, hat er einen schweren Zusammenbruch bekommen. Und natürlich war das der Zusammenbruch in der Konfrontation mit der Realität. Das ist sicher ein Schock gewesen. Am Anfang schreibt er ja 1000 Postkarten ununterbrochen, um zu beweisen, das sind ja Beweispostkarten an jeden möglichen. Herzliche Grüße aus da, und dann sieht man eine berühmte Sehenswürdigkeit und jetzt ist er wirklich da gewesen und der Poststempel sagt es auch. Aber er ist dort richtig zusammengebrochen und es hat ihn so verändert, dass er sieht danach, das kann ich nicht mehr weitermachen, das ist vorbei. Der amerikanische Ausritt, da ist er ja dann nur ein braver Tourist. Es gibt sehr melancholische Fotos von dieser Reise, wie er in einem Kanu sitzt, aber das Kanu ist am Land. Er findet ein paar Tuscarora-Indianer, die Reste, und er sitzt am Denkmal eines berühmten Häuptlings, der schon 100 Jahre nicht mehr da ist. Er kommt aber in seine eigentlichen Landschaften, also den Südwesten nach Texas und Colorado und dergleichen, da kommt er nicht ins Colorado Territory. Er hat also nie einen echten Apachen gesehen, er hat nie einen echten Comanchen gesehen. Und er hat im Grunde eine Rundreise durch die Oststaaten gemacht. Wir sehen ihn an den Niagara-Fällen und dergleichen, mehr ein braver Tourist. Karl Mays späte Lebensjahre sind überschattet von heftigen Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern und Kritikern. In zahllosen Pressekampagnen wird publik gemacht, dass er keine der Abenteuerreisen gemacht hat, dass er weder Old Shatterhand noch Karabimnensi gewesen war, dass er Träger eines falschen Doktortitels ist und dass er obendrein eine kriminelle Vergangenheit hatte. Ich sag's mal ein bisschen pathetisch. Er ist schon in den letzten Jahren durch die Hölle gegangen. Also wenn man mal sieht, auf welches Podest er sich in den 90ern gestellt hat und wie er dann gestürzt ist, das war schon ziemlich furchtbar. Wobei man natürlich sagen muss, das hat er zum erheblichen Teil mitverschuldet. Wenn er nicht so maßlos übertrieben hätte in seiner heldischen Selbstdarstellung, dann wäre das alles vielleicht so nicht gekommen. Aber es ist dann halt so gekommen und das ist natürlich in damaliger Zeit schrecklich gewesen, wenn ein Schriftsteller nun plötzlich als ehemaliger Krimineller und damit eben auch als gewaltiger Schwindler, Lügner, Hochstapler und alles Mögliche entlarvt wurde. Mit zahllosen Verleumdungsklagen und Prozessen versucht Karl May jahrelang seine Kritiker mundtot zu machen. Ein aussichtsloses Unterfangen angesichts der Vielzahl seiner Gegner und der harten Fakten aus seiner Lebensgeschichte. Die böseste Figur ist der Journalist Rudolf Lebius. Und dieser Lebius ist eine ganz üble Figur. Der will nämlich zuerst partizipieren. Der setzt sich wie ein Schmarotzer, wie ein Parasit bei Karl May ins Feld und sagt, ich schreibe Sie zum größten Schriftsteller hoch, aber ich möchte gerne Anteile haben von Ihrem Ruhm. Und May lehnt das brüsk ab. Und ab da beginnt der Lebius also zu recherchieren. Und sagt nun, ach, das ist ja ein geborener Verbrecher und der war 8 Jahre im Zuchthaus und im Gefängnis. Ein anderer ist Herr Kardauns, auch ein Schreiber, der also ihn wahnsinnig befeindet. Dann gibt es einen Pater, Ansgar Pöllmann, auch eine Figur, die nun den sittlichen Verfall bei Karl May groß schreibt und wie so jemand überhaupt auf die Jugend losgelassen werden könnte. Nun kommt aber dazu, dass ein Mann wie May zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mit dieser Jugend konfrontiert werden wollte, weil er längst woanders war. Er hatte sich weiterentwickelt, er war ein wohl angesehener Bürger geworden, er galt als der große Reiseschriftsteller und mit einem Mal sollte er aber auch jener Dr. Heilig sein, als der er sich damals ausgegeben hatte mit seinen kleinen Hochstaplern, sollte das Zuchthaus Waldheim plötzlich wieder eine Rolle spielen. Das muss für ihn ein unglaublicher Schock gewesen sein, dass das ihn einholt und zwar jetzt jetzt als Wiederkehr eines Boomerangs, könnte man sagen, nämlich auf der übelsten Weise, nämlich dass es seinen Ruf und sein Renommee, das er sich erworben hatte, ruinierte. Die zermürbenden Prozesse vermögen allerdings nicht, seine literarische Produktivität lahmzulegen. Er will fortan mit seinen neuen Büchern beweisen, dass er Anspruch erheben kann auf einen Platz auf dem Parnass der Hochliteratur. Ich habe mich bisher ja nur geübt und meine Arbeit soll nun erst beginnen. Ich lernte schreiben, einen neuen Duktus, den es bisher noch nicht gegeben hat. Ich habe also weder Lust noch Zeit, mich auszuruhen und gar von solchen Werken, die doch nur Übungen und keine Arbeiten waren. Ich trug in ihnen nur den Stoff zusammen für das, was ich jetzt nun zu bilden habe. Sie waren weiter nichts als die Palette, auf der ich Farben sammelte und prüfte. Und wenn es wirklich Menschen geben sollte, die Malerscheiben für Gemälde halten, so tut mir das ihretwillen leid. Er hat dann ja immer noch mal versucht, etwas ganz Neues zu machen und hat im Alter dann noch mal eine neue literarische Konzeption entwickelt. Für ihn persönlich war das sicher die einzige Möglichkeit, als Künstler über diese letzten Jahre hinwegzukommen. Allerdings, das Publikum ist ihm weitestgehend nicht gefolgt. Die Verkaufszahlen seiner Bücher sind deutlich eingebrochen. Sein Verleger hat ihm Vorwürfe gemacht, warum er denn jetzt so ein merkwürdiges Zeug schreibe. Er soll doch lieber handfeste Old Shatterhand-Geschichten wie vor 10, 15 Jahren schreiben. Also das Ganze ist eine ziemlich düstere und dunkle Angelegenheit, unterbrochen durch zwischenzeitliche Erfolge, durch Selbstermunterung. Ich trete jetzt an mein eigentliches Werk. Ich werde jetzt noch einmal Großes zustande bringen auf künstlerischem Gebiet. In den 90er Jahren, da hatte ich ein Wochenendhaus, wo eine wunderbare Abenteuerbibliothek stand. Und da standen nun die ganzen Karl-May-Bücher, die ich dahin transportiert hatte. Habe ich abends am Kamin gelegentlich gelesen und da zum ersten Mal, und das war ein starker Eindruck, dieses mystische Spätwerk. Das war also Ardistan und Dschinnistan und die beiden letzten Bände von Im Reiche des Silbernen Löwen. Und da war ich vollständig verblüfft und war dann doch sehr beeindruckt, auch von der literarischen Qualität, obwohl es eine mystische Innenwelt ist, die dort wie auf einem fernen Planeten, glaube ich, Sitara erschaffen wird. Und sie kam mir völlig unterschiedlich vor von den frühen Kolportageromanen, sei es im Orient, sei es in Amerika. Das war das Ross der Himmelsfantasie. Der treue Rappe mit der Funkenmähne, der keinen anderen Menschen trug als seinen Herrn, den nach der fernen Heimat suchenden. Sobald sich dieser in den Sattel schwang, gab es für beide nur vereinten Willen. Die Hufe warfen Zeit und Raum zurück. Der dunkle Schweif strich die Vergangenheiten. Dem harten Felsen gleich ward Wolke, Dunst und Nebel. Und durch den Äther donnerte das Rennen hinauf, hinauf ins klare Sternenland. Dort flog die Mähne durch Kometenbahnen und jedes Haar klang knisternd nach der Kraft, die von den höchsten aller Sonnen stammt und drum auch nur dem höchsten Können dient. Und taten sich die Tore wieder auf, die niederwärts zur Erdenstunde führen, so tranken Ross und Reiter von dem Bronnen, der aus der Tiefe jenes Lebens quillt, und kehrten dann im Schein der Sterne wieder. Es gibt ja dann so einen triumphalen Schluss. Das ist dann der letzte Vortrag, den er in Wien hält, Empor ins Reich des Edelmenschen. Er beginnt dann auch so eine Art großer pazifistischer Predigt. Er wird frommer, wenn man so will, aber die Frommheit ist schlecht einbindbar in Christentum oder muslimisch. Es ist einfach, wie kann man die Welt retten, die Menschheit retten, eben durch Frieden. Und ich predige Frieden. Und da hat er ja auch schon Anfang des Jahrhunderts, nach der Wiederkehr aus der Orientreise, da entsteht dieses Buch Et in Terra Pax. Und da schreibt der Karl May, das war eigentlich für einen wilhelminisch säbelrasselnden Jubiläumsband über die deutschen Provinzen in China. Und Karl May schreibt da drin eine Et in Terra Pax-Geschichte. Und er weiß, dass er da eine Konterbande eingebracht hat, indem er sagte, da habe ich in ihr säbelnrasselndes Kompendium meine kleine Stimme erhoben und gerufen, Frieden, Frieden. Wenige Wochen vor seinem Tod ist Karl May ja in Wien aufgetreten, in den Sophiensälen, und durfte auf einem Podium, auf dem vorher Größen wie Frank Wedekind aufgetreten sind, durfte er eine lange Rede über sein literarisches Konzept halten, die wohl zu einem durchweg großen Erfolg geworden ist, zumindest was das Publikum angeht. Die örtliche Presse hat sehr durchwachsen, reserviert, verwundert reagiert, aber der unmittelbare Zuspruch war extrem positiv, und dann ist er in dem Bewusstsein dass er diesen Erfolg noch mal hatte, nach Hause gefahren. Allerdings hat er sich da offenbar auch die Krankheit oder die Verschlimmerung der Krankheit zugezogen, an der er dann 14 Tage später gestorben ist. Es ist einmal so, dass er schon von klein auf eine große Fantasie hatte. Diese große Fantasie im Verlauf seines Lebens mit vielen Lebensbrüchen versehen und Lebenserfahrungen, auch sehr bittere Erfahrungen, haben aber dazu geführt, dass er diese Fantasie auf Papier niederschrieb, großen Erfolg hatte und mit seiner Sehnsucht, die immer wieder, die Fernweh, seine Sehnsüchte, sein anderes Ich, wie er es vielleicht gern sein wollte, mit dieser Darstellung hat er den Nerv seiner Leser gefunden. Das Phänomen Karl May an sich, das kaum mehr etwas zu erklären ist, warum ein Autor nach über 100 Jahren noch so aktuell ist, sicherlich aber auch die Zusammenstellung mit dem Karl May Verlag, dass sich eben ein Verlag gefunden hat, der diesen Namen angenommen hat und der sich nichts anderem verschrieben hat als dem Werk Karl Mays. Das ist einmalig und hat sicherlich auch groß zu dem Erfolg beigetragen. Aber natürlich ist die Grundlage das besondere Werk, nämlich eben Karl May, die tollen Geschichten, die wir alle lieben und die einfach immer noch zeitlos tolle Werte vermitteln zum Beispiel und so hoffentlich auch noch viele weitere Jahre überleben werden. Plötzlich habe ich bemerkt, dass diese Figur von Karl May geschrieben hat für dieselbe Werte gekämpft, wie ich mein ganzes Leben gekämpft habe. Pierre Brice. Das sind Werte, die heute mit die Füße getreten sind. Das ist Friede, Freiheit, Toleranz, Respekt zwischen die Rassen und zwischen die Religionen. Und Menschenrechte natürlich und Liebe und Freundschaft. Ich war auch mal 7 Jahre im Zuchthaus. Erich Löst. Und hat begriffen, wie sein Leben ein nach außen gestülpter Traum war, wie Ernst Bloch gesagt hat, wie er sich hinausträumen wollte aus diesem armseligen, schrecklichen Leben, deswegen diese Hochstapeleien. Und dann ist es natürlich wunderbar und absolut straflos. Man kriegt auch noch Geld dafür. Man hochstapelt auf dem Papier, man schreibt, man würde reiten, man würde schießen, man wäre ein Held. Er war immer ein Zankapfel, ein Streitfall. Man war gegen ihn und verteufelte ihn oder man war für ihn und hob ihn in den Himmel. Schreiben ist ja immer auch eine Fluchtburg. Man begibt sich ins Schreiben. Günter Kunert. Und verschwindet aus der Welt, beziehungsweise aus dem peinigenden Denken, aus unangenehmen Situationen. Es ist immer ein vor sich selber Abstand nehmen, also vor der eigenen realen Person. Und ich glaube schon, dass das bei Karl May ein tiefer psychischer Antrieb war. My first contact with German literature was when I was very, very young, when I was a kid. Mario Vargas Llosa. Through Karl May. Karl May was an author widely read. Karl May, not Karl Marx. That was later. Karl May. He was widely read all over Latin America by young readers. And I still remember the excitement with which I read Karl May's adventurous novels. Dieser ins utopische ausufernde Bilderstrom hatte exakte Quellen. Hans Wollschläger. Und war utopisch durchaus nicht. Es trieb ihn nur unablässig in eine ozeanische Weite, in der die Ufergrenzen von einst vergessen werden konnten, jenem archimedischen Punkt entgegen, von dem aus die Welt zu bewegen war. Karl May ist ein Longseller-Autor. Ralf Giordano. Und zwar einer, wie es ihn so eigentlich nur selten gibt. Er ist ja gestorben 1912, also 2 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Aber es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass das, was er geschrieben hat, weiterwirkt. Und so wie die Dinge stehen, mit der Arbeit an seinem Gesamtwerk, geht das auch ins 21. Jahrhundert hinein. Also wir haben da schon einen Kollegen, den man sehr, sehr bewundern kann, das muss ich sagen. Karl May ist ein Hochstapler in seiner Jugend gewesen, mit Lügen ohne Gleichen, ein Geschäftsschwindler. Ernst Bloch. Nun, daraus entstand nur die Hochstapelei von Old Shatterhand und von Carter Benemsi. Hochstapler ist nicht nur eine negative Kategorie, es ist eine utopische Kategorie, ein Wunschtraum. Wenn wir das Ganze auf ein Schlagwort bringen wollen, würde ich sagen, Karl May ist tot. Arno Schmidt. Das heißt, seine frühen Schnulzen und die Reiseromane sind praktisch tot und werden von Jahr zu Jahr mehr veralten. Aber andererseits wird es Zeit, dass man eben seine beiden bedeutenden Stücke in das Kontinuum unserer großen Literatur übernimmt. Also Karl May ist tot. Es lebe Karl May. Kein deutscher Autor hat eine vergleichbare Karriere gemacht wie Karl May. Der Großmeister der Kolportage brachte es vom Zuchthäusler zum größten deutschen Erfolgsschriftsteller und wurde mit seinen Fantasienamen Old Shatterhand und Carter Benemsi zum ersten Popstar der deutschen Literatur. Wobei er die Grenzen von Sein und Schein aufs Gründlichste verwischte, indem er dreist in die Identität seiner Figuren schlüpfte. Die Karl-May-Story erzählt vom Aufstieg und Fall eines grandiosen Geschichtenerzählers, der ganze Generationen süchtig gemacht hat nach seiner luziden Abenteuerwelt. Und somit ist er als Unsterblicher in die ewigen Jagdgründe unserer Sehnsüchte, Wunschträume und Utopien eingegangen. Karl May, Forever Young. Ich schreibe nieder, was mir aus der Seele kommt. Ich verändere nie und ich feile nie. Mein Stil ist also meine Seele. Und nicht mein Stil, sondern meine Seele soll zum Leser reden. Ich will Zutritt nehmen in seine Seele, in sein Herz, in sein Gemüt. Da bleibe ich, denn da kann und darf ich bleiben, weil ich weder störende Form noch störendes Gewand mitbringe und genauso bin, wie mich die Seele wünscht. Dr. Carter Ben Shatterhand, die Karl-May-Story. Feature von Michael Augustin und Walter Weber. Im Originalton waren zu hören Ernst Bloch, Pierre Bries, Harald Eggebrecht, Ralf Giordano, Hanjo Kesting, Günter Kunert, Erich Löst, André Neubert, Bernhard Schmidt, Arno Schmidt, Helmut Schmid, Dorothee Schmitz-Köster, Mario Vargas Llosa, René Wagner, Hans Wollschläger und Karl Zuckmeier. Es sprachen Ulrike Knospe, Rainer Schöne und Holger Postler. Ton und Technik Frank Jakobsen, Regieassistenz Janine Lüttmann, Regie Hans-Helge Ott, Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen 2012. Nur wer eine so tief gegründete und so mächtige Innenwelt besaß, dass sie lebenslang seine ganze Außenwelt beherrschte, nur der kann sich in alles hineindenken, was ich plante, was ich tat und was ich schrieb. Und nur der besitzt die Fähigkeit, mich zu kritisieren. Sonst keiner.